Was richtig tight, ist die Bass von mir im Takt. Macht die Snare mal richtig krach, gehen wir alle richtig ab. Tasten schwarz und weiß, oder sind die fast schon beige? Hauen die Tasten in die Tasten, ist das alles hier querbeet? Thank you. den nächsten ran. Wir sind alle ganz gechillt. Wir sind jung und auch gewillt. Sind gechillt und auch entspannt.